immer schön, den Herrn anzubeten. Spontan, vom Herzen her. Ich habe am Anfang vergessen, kurz zwei Dinge. Ich wurde gebeten, kurz von unserem Mentoring zu sagen. Wir haben, also ich habe ein Mentoring, das ist ein bezahltes Mentoring, das sieht so aus. Jede Woche zwei aufgenommene Videolehren, ganz speziell nur für diese Mentoring-Gruppe. Die lehre ich sonst nirgendwo, die gibt es sonst nirgendwo. Und 12-mal im Jahr 3 Stunden Live-Zoom-Meeting, wo ich dann auch lehre und wo wir Fragen beantworten. Und auch unter dem Monat hindurch beantworte ich immer die Fragen der Mitglieder vom Mentoring. Dann, ich habe einen Kurs aufgenommen, einen Glaubenskurs, wo ich glaube, es sind 30 Lektionen auf Deutsch, Videokurs, nur Lehre über, wie man wirklich lernt, im Glauben zu wandeln. All diese Dinge findet ihr einfach auf reinhardhertler.com. Danke, Peter. Also, wenn ihr davon Gebrauch machen wollt, reinhardhertler.com, dann findet ihr alle diese Dinge. Und natürlich Telegram-Kanal, da gibt es ja die täglichen Andachten, die auch da zur Verfügung sind. Jetzt ist der neue Kanal. YouTube haben wir ständig Lehren und Videos, die ihr dort findet. Und. Bücher, ja, habe ich auch einige geschrieben. Das nächste Buch, das ich schreiben möchte, ist Jesus ist genug. Einfach, um ein für alle Mal klarzulegen, du brauchst sonst nichts und niemand. Er ist wirklich genug. Okay, wir werden um 12.30 Uhr Pause machen, damit Leute essen gehen können. Und ich weiß, alle wollt ihr mich drücken, alle wollt ihr mich umarmen, alle wollt ihr mich knuddeln. Ich bin ja auch sehr knuddelig, das verstehe ich auch sehr gut. Das weiß ich, das bin ich wirklich. Das weiß ich deswegen, weil mir das meine Frau immer sagt. Sie sagt, ich bin knuddelig, also weiß ich, dass ich knuddelig bin. Und ich knuddel auch gerne, ich umarme auch gerne. Die Bibel sagt ja, wir sollen einander küssen mit dem brüderlichen Kuss, was immer das auch bedeutet. Aber heute würden sie sagen, umarmt euch mit der brüderlichen Umarmung. Und ich bin keine Person, ich mag so das typische Konferenzsprecher, fliegt rein, predigt, fliegt wieder ab. Das mag ich gar nicht. Ich muss morgen früh abreisen, weil ich in die Schweiz muss und wir morgen Abend schon dort ein Treffen habe in der Schweiz und am Donnerstag auch und Freitag, Samstag, Sonntag bin ich dann in der Schweiz 3 Tage. Da ist der Saal voll mit ca. 1000 Leuten. Sonntag fliege ich dann zurück nach Brasilien, weil ich dringende Meetings habe. Und Mittwoch fliege ich schon wieder hier zurück rüber, weil ich in Prag bin dann das Wochenende drauf. Aber ich muss nach Hause, weil ich diese 2 Tage dringend Dinge zu erledigen habe zu Hause. Die Mary, die bei Lufthansa arbeitet, die sagt mir ständig, ich soll praktizieren, teletransportiert zu werden. Aber das mag ich nicht und ich werde euch sagen, aus welchem Grund. Weil fast ausschließlos habe ich im Flugzeug wunderbare Begegnungen und kann die Liebe Gottes immer weitergeben. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, wenn ich heimfliege, nehme ich immer guten Wein mit nach Hause. Und da habe ich noch nicht herausgedüftelt, ob das bei Teletransportation auch gehen würde. Also sicherheitshalber fliege ich noch mit dem Flieger, weil in Brasilien ist der gute Wein so teuer, denn das müsste man wirklich viel Geld verschwenden. Also Mary, jetzt weißt du, warum ich mit dem Flieger fliege, okay? Für den Flugzeug fliege. Aber auf jeden Fall, um 12.30 Uhr machen wir Pause bis 14 Uhr. Und ich bin keine Person, die unnahbar ist. Die mich kennt, ihr wisst das. Ich flüchte nicht vor Leute, ich laufe nicht weg. Ich liebe Menschen, ich diene Menschen gern, das mache ich wirklich. Aber die haben extra für mich Mittagessen gekocht. Und wenn ich jetzt um 12.30 Uhr nicht Mittagessen gehe, dann sind die sauer auf mich, die für mich gekocht haben. Und das will ich nicht tun. Und ich gehe nicht wirklich, weil ich essen gehen muss. Ich habe schon probiert, man kann 40, 50 Tage ohne Essen gut auskommen. Also das geht sehr lange. Ich weiß, dass es geht, wirklich sehr gut. Sogar länger, wenn man das Richtige glaubt. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber da gibt es einen Mann, der hat 5 Jahre lang nichts gegessen. Weil er gesagt hat, Jesus ist meine Nahrung. Ist sogar Marathon gelaufen ohne Essen. Also gehen tut alles, wenn man das Richtige glaubt. Ich bin noch nicht so weit, aber ich bin unterwegs dorthin. Als ich von diesem Mann gehört habe, hat David gesagt, oh nein, um Himmels Willen. Versteckt diese Dinge vor Reinhard. Was kommt als nächstes? Jetzt, was macht der noch alles für Dinge? Aber ich gehe, ich möchte einfach die ehren. Also ich möchte euch auch bitten, dass ihr das akzeptiert. Und wenn nicht, dann laufe ich euch einfach davon. Ich werde die oben ehren, die das Mittagessen gekocht haben. Okay. Ja, wer hat das gesagt? Du, okay. Ja. Im Himmel kann man essen, so viel man will, und man wird nicht dick dabei. Das ist der Himmel. Wie Himmel so auf Erden. Okay, ja, wir hatten mal. Wie im Himmel so auf Erden. Du bist schlank, du wendest das an, ja? Ja. Wir hatten mal einen Gastprediger bei uns, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, einen Amerikaner, so richtig, weißt du, einen Koloss. Der hat gegessen, ich sagte was, in der Früh war der Kühlschrank leer, der ist in der Nacht aufgestanden, hat den Kühlschrank geleert und dann hat er beim Essen die Kalorien gebunden und ich dachte mir dann, naja, funktionieren tut's nicht, aber lass jeden glauben, was er will. Also das bei mir, wenn ich esse, dann nehme ich auch zu, aber ich esse doch gerne. Okay, gehen wir mal, was wollt ihr denn hören, was soll ich euch sagen? Jesus. Okay, Jesus, reden wir über Jesus. Okay, Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Hebräer Kapitel 1 und Vers 3. Schau mal, was die Bibel hier sagt. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Das spricht hier von wem? Jesus. Also hier habt ihr das, was ihr wolltet. Der Peter will nur Jesus hören. Also Peter und Mary, die sind zwei meiner wertvollen, kostbaren, herrlichen Mitarbeiter. Und ich bin sehr dankbar. Der Herr hat mir wirklich die besten Mitarbeiter gegeben. Und mir ist sehr bewusst, mir ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr bewusst, dass alles, was wir haben, das gehört ihm. Wir sagen das ja sehr leicht, ja? Wir sagen ja sehr leicht, es gehört alles dir, aber wer nimmt mir die Geldbörse? Oder es gehört alles ihm, aber wer verlangt von meiner Zeit etwas ab? Es gehört alles ihm, aber mein Haus ist mein Haus. Aber es gehört wirklich alles ihm. Nicht mal dein eigenes Leben gehört dir. Das Leben hat er bezahlt, das gehört nicht dir. Das gehört immer dem, der bezahlt hat. Und nachdem alles ihm gehört, sind wir Verwalter. Das heißt, für alles, alles, was wir haben, sind wir Verwalter. Zeit, Finanzen, materiellen Besitz, Gaben, Talente, dein eigenes Leben. Und jeder von uns muss am Ende seines Lebens Rechenschaft ablegen dem Besitzer. Der Verwalter muss Rechenschaft ablegen. Und die Bibel ist sehr klar. Im 1. Korinther 5 lehrt uns der Apostel Paulus das. Auch den Römern sagt der Apostel Paulus das. Jesus lehrt das in Gleichnissen. Also unsere Rettung hat uns nicht gekostet. Die kann dir keiner nehmen. Ich kann von der Bibel nicht sehen, dass dir deine Rettung genommen werden kann oder dass du sie verlieren kannst. Du hast sie auch nicht gefunden. Er hat dich erkauft. Und er verkauft dich nicht wieder. Also deine Rettung ist sicher. Das Einzige, was du tun kannst, zu sagen, ich glaube nicht mehr an das erlöste Werk Jesus Christus, ich wende mich ab von dem. Diese Freiheit wird Gott dir lassen. Aber deine Verrettung verlierst du nicht mehr, brauchst du keinen Stress machen, mach dir keine Gedanken. Aber abgerechnet wird am Ende unseres Lebens damit, wie wir mit unserer umgegangen sind, mit allem, was wir haben. Nicht abgerechnet in Form von Strafe, sondern in Form von Lohn. Der Paulus schreibt es an die Korintherbrief. Der schreibt zu den Korinthern in 1. Korinther 3, sagt er, alle unsere Werke werden geprüft wie durchs Feuer und am Ende werden alle errettet sein. Einige werden Lohn empfangen, andere nicht. Also es geht nicht am Ende deines Lebens, sagt Jesus dir, du hast schlecht gehaushaltet mit deinen Gaben, Talenten, Finanzen, Werken, was auch immer, jetzt kriegst du Strafe. Nein, aber Belohnung kriegst du nicht. Denn wie wir umgehen damit, so werden wir auch belohnt. Die über wenig treu werden, die werden über viel herrschen. Da gibt es viele Bibelstellen dafür. Also sehr, sehr viele Bibelstellen. Und mir ist das sehr bewusst. Ich lebe in dem absoluten Bewusstsein, dass ich Besitzer bin von nichts. Nichts. Das macht doch das Eheleben so schön. Wenn du mal merkst, dass die Frau gar nicht dir gehört. Weißt du, wie schön das ist? Um Himmels Willen. Das macht die Ehe so entspannt, weißt du? Die Ehe, Debbie gehört nicht mir. Die Debbie... Am Ende gibt es ja ein Hochzeitsfest. Ihr glaubt ihr wirklich, im Hochzeitsfest im Himmel werde ich die Debbie heiraten? Absolut nicht. Im Hochzeitsfest im Himmel wird der Bräutigam sich mit Debbie verheiraten und auch mit mir. Wir sind seine Braut. Das heißt, dein Ehepartner gehört nicht dir. Hätte ich vielleicht gar nicht in die Richtung gehen sollen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Das heißt, wenn du glaubst, dass das deine Frau ist, dein Mann ist, hast du dich getäuscht. Es ist weder deine Frau noch dein Mann, sie gehören dem Herrn. Er hat sie gekauft, er wird sie heiraten, es ist seine Braut. Er hat sie dir sozusagen anvertraut, geborgt auf dieser Erde für einige Jahre und er erwartet, dass du ein guter Verwalter bist. Denke mal drüber. Eines Tages muss ich Rechenschaft ablegen, ob ich ein guter Verwalter war meiner Ehefrau. Ein guter Verwalter ist man dann, wenn man die Ehefrau liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sich aufopferte, hingab und das Leben für sie niederlegte. Dann bist du ein guter Verwalter. Wenn nicht, nicht. Petrus sagt uns klipp und klar im 1. Petrus 3, Ehemänner, geht mit Sorgfalt um mit euren Ehefrauen. Gebt ihnen besondere Ehre. Und dann sagt er Folgendes, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das heißt, alles in deinem Leben verwaltest du, nichts besitzt du. Das ist unwahrscheinlich entspannend. Weißt du warum? Weil wenn das Auto kaputt geht, muss der Besitzer für die Reparatur zahlen und nicht der Verwalter. Wenn das Haus umgebaut werden muss, muss auch der Besitzer die Rechnungen bezahlen. Also ich lebe so. Wenn irgendetwas ist, sage ich zum Besitzer, das ist dein Problem. Das ist nicht meins. Ich, der Verwalter. Stell dir mal vor, der Verwalter muss nur verwalten. Der besitzt nichts. Wenn wir tatsächlich diese, wirklich im Herzen diese Wahrheit ergreifen könnten, du würdest dir um nichts in der Welt mehr Sorgen machen. Außer, dass du ein guter Verwalter bist. Und mir ist es auch bewusst, dass auch die Menschen in meinem Leben, die wurden mir anvertraut. Darum bin ich ständig und sage, Herr, ich will der beste Verwalter sein meiner Mitarbeiter. Ich will meine Mitarbeiter nie sehen als meine Mitarbeiter, sondern als Mitarbeiter, die du mir zur Seite gestellt hast, damit wir das erfüllen können, was du mir auf dieser Erde gegeben hast zu erfüllen. Und so will ich die gut verwalten. Mary und Peter sind die Besten der Besten der Besten der Besten. Und manchmal frage ich mich, hat er mir die Besten gegeben, um mich zu prüfen, ob ich guter Verwalter bin? Oder hat er mir die Besten gegeben, weil er mir vertraut, weil ich guter Verwalter bin? Vielleicht ein bisschen von beiden. Aber denk daran nach, darüber, dass wir alle alles verwalten. Okay, das war so ein bisschen extra, das kostet nichts. Dafür braucht ihr nichts ins Körbchen schmeißen, das war umsonst. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das ist Jesus, und das Ebenbild seines Wesens und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät. Die Lutherbibel übersetzt das nicht sehr gut und sehr korrekt gemäß dem Urtext. Die Elberfelder, glaube ich, ist es, die es etwas besser sagt, nämlich, dass er, die Elberfelder, glaube ich, haben wir hier nicht, aber kein Problem. Wir bleiben bei Vers 3. Doch, die Elberfelder, schau mal. Genau, so steht es auch im Urtext drinnen. Wunderbar, du bist toll, Michael. Jetzt bist du schon der Obermeister. Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Nachdem er sich selbst die Reinigung des Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zu Rechten, der Majestät der Höhe. Lassen wir diesen Vers oben, nur Vers 3. Lass mal hier oben, der bleibt hier mal. Schau dich mal an, was uns hier der Apostel Paulus, so denke ich mal, hat den Hebräerbrief geschrieben, aber jeder kann glauben, was er will. Aber der Schreiber an die Hebräer, was sagt uns der das? Erstens, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Das heißt, du kannst Gott nicht verstehen, du kannst Gott nicht erkennen, du kannst niemals draufkommen, wie Gott wirklich ist, außer du siehst ihn in Jesus. Er ist, nur Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Der Abdruck seines Wesens, die 1:1 perfekte, hundertprozentige Kopie. Und was haben wir gemacht? Wir haben anstatt uns darauf zu konzentrieren, wie Jesus gelebt hat, haben wir uns konzentriert auf das, was er gesagt hat. Ganz ruhig bleiben, steinigt mich nicht, bleibt sitzen, ich werde euch das erklären. Ja, aber Moment, Reinhard, was heißt, anstatt auf das, was er gesagt hat, ist nicht alles wichtig, was er gesagt hat? Alles, was er gesagt hat, ist wichtig, aber nicht für dich. Sag's noch einmal. Alles, was er gesagt hat, ist wichtig, aber nicht für dich. Eines der grundlegenden Regeln zur Bibelauslegung ist, gewisse Fragen zu stellen und gewisse Bibelauslegungsregeln anzuwenden. Eins ist der Kontext, das sollten wir alle wissen. Der Heilige Geist kann immer irgendwas aus dem Kontext nehmen, das darf er. Aber eine andere Sache ist, wer hat geredet? Und die nächste Frage ist, zu wem hat er geredet? Zu wem? Und Jesus hat unwahrscheinlich viele Dinge gesagt, die er niemals zu dir gesagt hätte und gesagt hat und die für dich auch keine Geltung haben. Ich werde dir das ganz einfach erklären. Ihr könnt mir jetzt, oder wir können ja, der ist ja so gut, der Michael, der macht dir das alles sehr flott, wir können dann wieder zurückflippen auf diesen Vers. Schau mal, was Jesus in Matthäus 22, Vers 1 gesagt hat. Ich glaube, es steht in Matthäus 22, Vers 1, wenn nicht, finden wir es, aber es steht irgendwo in der Bibel, das weiß ich. Matthäus 22, Vers 1. Nein, 22, 1, nicht 1, 22. Schau mal, was hier steht. Jesus antwortete und... Schau mal Vers 21, Vers 1. Wir finden es, wir sind hartnäckig. Auch nicht. Schau mal 23, Vers 1. Ja, hier haben wir es, siehst du? Schau mal. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern. Zu wem hat er geredet? Volksmengen und Jüngern. Was hat er gesagt? Nächster Vers. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Nächster Vers. Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet. Aber tut nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Stell dir mal vor, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ihr müsst den Pharisäern und den Schriftgelehrten gehorchen. Wenn alles, was Jesus gesagt hat, für dich gilt, warum nimmst du das nicht? Viele von uns haben es ohnehin getan. Wir haben den Pharisäern jahrelang gehorcht. Warum hat Jesus das gesagt? Warum hat Jesus gesagt, wenn dich deine Hand zum Sündigen verführt, hack sie ab? Weil als Jesus auf dieser Erde wandelte, gab es das vollbrachte Werk des Kreuzes noch nicht. Das gab es noch nicht. Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 16, viele Dinge hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ergreifen, wenn er, der Geist der Wahrheit, kommen wird. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Es war das Geheimnis, das verborgen war vor Grundlegung der Welt und es wurde nicht offenbart, während Jesus noch auf Erden wandelte, sondern erst danach durch den Heiligen Geist. Denn Jesus musste zuerst sagen, Tetelestai, es ist vollbracht. Und dann musste er 3 Tage runter und dann musste er rauf. Er musste das Blut hinaufbringen in den Himmel, in das Allerheiligste. Und dort steht jetzt die Bundeslade des neuen Bundes. Und bis zu diesem Punkt gab es keinen neuen Bund. Nur im Herzen Gottes gab es ihn, seit Grundlegung der Welt. Aber das Werk war noch nicht vollkommen. Daher hat die Dinge, die Jesus gesagt hat, die sind nicht für Menschen, die im neuen Bund leben. Die haben für dich diese Geltung nicht. Denn wenn sie gelten würden, dann wärst du ungehorsam, wenn du dir die Hand nicht abhackst, wenn dich die Hand zum Sündigen verleitet hat, oder das Auge nicht ausreißt, wenn dich das Auge zum Sündigen verleiht. Völlig klar. Unter dem Gesetz ging es so. Und Jesus kam und er lebte noch unter der Zeitepoche des Gesetzes und predigte bereits das Reich Gottes. Jetzt kommt eine neue Epoche, jetzt kommt ein neues herrliches Jahr, jetzt kommt das Gnadenjahr des Herrn. Freut euch, es kommt was. Aber es war noch nicht da. Von dem her haben wir von meinem Verständnis diesen großen Fehler gemacht, dass wir jedes Wort, jedes eigentlich nicht, weil viele Worte von Jesus tun wir ohnehin nicht. Wir hacken uns weder die Hand ab, noch reißen wir uns das Auge aus. Meistens gehen wir nicht mal die zweite Meile. Und so viele Dinge. Denk mal, hat Jesus uns nicht gesagt, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich? Hat er das gesagt, ja oder nein? Ja, was sagt uns Paulus im Kolosser Kapitel 1, Vers 15? Ich brauche gar kein Essen, ich habe auch so Energie. Paulus sagt im Kolosser im ersten Kapitel, der sagt uns Folgendes. Im zweiten Kapitel, nicht im ersten. Der erste ist auch schön, da sagt er, wir wurden geschaffen, erst das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Aber im zweiten Kapitel sagt Paulus Folgendes. Wir wurden herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes. Das Wort versetzt im Griechischen bedeutet transportiert. Als Jesus auf dieser Erde wandelte, musst du das Reich Gottes mit Gewalt an dich reißen. Nachdem er aufgefahren ist, brauchst du gar nichts mehr an dich mit Gewalt reißen. Er hat dich hinein katapultiert in sein Reich. Du bist jetzt da drinnen. Das ist mein neues Reich, meine neue Heimat, mein neues Zuhause. Und darum sagt die Bibel, er ist das Abbild Gottes. Und so viele von uns haben so Verwirrung erlebt, weil wir gedacht haben, Jesus hat Dinge gesagt, die wir unbedingt tun möchten. Zum Beispiel, bittet, klopft an, suchet. Und dann haben wir gesucht und dann haben wir gebittet und dann haben wir gebettelt und dann haben wir gejammert und dann haben wir geklopft und dann haben wir noch ein bisschen Fasten draufgelegt, weil dann wird er ähnlich überzeugt werden, auch die Tür für mich aufzumachen. Mein lieber Freund, die Tür wurde geöffnet, nachdem Christus sein Leben niedergelegt hat und die wurde nie wieder verschlossen. Es gibt keinen verschlossenen Himmel mehr. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten und er wurde nie wieder zusammengeflickt. Wir bräuchten Tage, um darüber gut das zu lehren. Aber der Heilige Geist wird sich lehren. Aber der Hebräerbrief zeigt uns ganz klar, das Allerheiligste war nichts anderes als ein Symbol, als ein Sinnbild für den Himmel. Der Himmel ist offen, mein lieber Freund. Nie wieder wurde der Himmel verschlossen. Weißt du, ich war mal an einem Ort vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder war mit Debbie. Und wir lebten ja 10 Jahre in Amerika bei Morningstar, waren Teil davon. Und dort lernte Debbie auch im Prophetischen zu fließen. Das hat sie in Österreich nie gelernt. Alle in unserer Gemeinde haben prophetisch gedient, außer Debbie. Und irgendwann bin ich draufgekommen, die hat sich ständig hinter mir versteckt. Und die hat gesagt, ich kann nie so werden wie du. Und bis ich dann, das hat sie mir nie gesagt, aber sie hat sich immer irgendwie so halt da versteckt. Aber in Amerika, als wir bei Morningstar waren, da wurde sie so richtig frei. Da hat sie begonnen, im Prophetischen zu fließen. Und dann reiste ich wohin und ich nahm sie mit. Und ich ging da hinein und ich sagte, waren circa 50 Leute. Und ich habe gesagt, heute werde ich nicht nach Hause gehen, bis jeder von euch ein prophetisches Wort bekommt. Und ja, das wünschte ich hier auch. Hört zu. Ich werde euch sagen, ich mache mal kurz Pause, ich werde mich dann erinnern, wo ich gestoppt habe und wenn ich mich erinnere, ich habe zwei gute Mitarbeiter, die helfen mir dabei. Hör zu, das sind 400 Leute in etwa, ja? Oder mehr? Mehr, okay, 450 Leute. Wenn ich jeden von euch ein prophetisches Wort weitergebe für 2 Minuten, sind das 900 Minuten, das sind 15 Stunden. Okay? Ja, aber Reinhard, nicht an alle, nur an mich, sagen 450 Leute. 450 Leute sagen, nur ich will ein prophetisches Wort. 15 Stunden müsste ich nur prophetisch dienen. Darum möchte ich euch, ich wünschte mir so sehr, dass ihr einfach versteht, dass ich ganz hier bewusst in den Raum hereingehe und meine prophetische Gabe abgeriegelt habe. Die habe ich zugesperrt. Die ist verriegelt. Weil wenn ich die nicht bewusst verriegel, dann kann ich mich nicht aufs Lehren konzentrieren, weil dann gebe ich einfach nur die ganze Zeit prophetische Worte weiter. Das ist ja auch nett. Aber das ist nicht der Rahmen, wofür wir hier sind. Ich bin hier, um euch diese Wahrheiten vom Wort Gottes zu lehren, die ihr ergreifen müsst und nach Hause geht und euer Leben wird nie mehr wieder dasselbe sein. Okay? Jesus ist genug. Da sagt keiner Amen. Jeder sagt, ah, Scheibenhonig, Scheibengeister. Eigentlich bin ich gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich kriege ein Wort vom Propheten. Hör zu, der größte Prophet lebt in dir. Red mit dem mal. Der hat viele Worte für dich. Und wisst ihr noch etwas? Ich streue was hinein, damit ihr was zum Nachdenken habt. Manchmal müssen wir einfach aufgeweckt werden. Also jetzt wecke ich euch ein bisschen mal auf. Und wisst ihr was? Die Lehre von den Geistesgaben, wie wir sie nennen, obwohl das Wort Gaben ja gar nicht drinnen ist im Urtext, das heißt einfach Geistlichen im 1. Korinther Kapitel 12. Aber die Lehre von den neuen Geistesgaben, die kennt ihr ja, die neuen, ja? Wunderwirkungen, Glaube, Geisterunterscheidung, Heilung, Worterkenntnis, Wort der Weisheit, Prophetie und so weiter. Diese neuen Gaben, die werden weder im Kolosser erwähnt, noch im Epheser erwähnt, noch in Philippe erwähnt, noch lehrt sie Johannes, noch lehrt sie Petrus. Der einzige Ort, wo Paulus darüber redet, ist bei der Gemeinde, die fleischlich war. Das heißt, die fleischlichen Christen, die brauchen die Geistesgaben. Die mündigen Christen, die wandeln als Christus auf dieser Erde. Die fleischlichen Christen, die brauchen die Geistesgaben. Die mündigen Christen, die wandeln wie Jesus auf dieser Erde, als Söhne Gottes, als neue Schöpfungen, als neue Kreaturen. Die mündigen Christen, die wissen, der Geist lebt in mir und der Geist drückt sich aus, wann immer er sich ausdrücken will. I'm here, Holy Spirit, do whatever you want. Wir haben so viel noch zum Lernen, meine Freunde. Eigentlich, wir haben so viel abzulernen, um Neues lernen zu können. Okay, Jesus ist das Abbild Gottes. Das heißt, wenn du Gott wirklich erkennen möchtest und erkennen, mehr kennenlernen willst, dann musst du auf Jesus schauen. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich jeden Tag zumindest ein bisschen Zeit in den Evangelien verbringe. Die verschiedensten Auslegungen, die verschiedensten Bibelübersetzungen nehme ich mir. Ich einfach... Und nicht so sehr fokussiere, was hat Jesus gesagt. Und bitte legt mir nichts in den Mund. Niemals werde ich sagen, dass die Worte Jesus nicht wichtig sind. Niemals in der Welt. Auf keinen Fall werde ich das sagen. Nur, was ich sage ist, viele der Worte, die er gesagt hat, die hat er nicht zu uns gesagt. Die hat er in speziellen Situationen, um spezielle Wahrheiten dort zu diesen Menschen zu vermitteln. Er kam in erster Linie, um uns den Vater zu zeigen, die Werke des Teufels zu zerstören und einen herrlichen neuen Bund zu besiegeln. Darum war Jesus ja auch unwahrscheinlich konfrontierend. Stell dir mal vor, wer hat Jesus geliebt? Die verkorkstesten, kaputtesten Menschen, die haben ihn geliebt. Und wer hat sich schwer getan mit ihm? Die Religiösen. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn der wahre Jesus heute unsere Gottesdienste besuchen würde, ob wir ihn nicht auch hinauswerfen würden. Ich sag dir, ich bin mir da nicht sicher. Wenn Jesus plötzlich hineinkommt und setzt sich in die erste Reihe und schleppt die Stadthure an mit sich. Und die ist auch begleitet wie Stadthure, jeder kennt sie. Und wenn die Ordner sagen, bitte setz dich hinten und sei ruhig, sagt sie, ich mag aber den so gern. Und heult und heult und heult und die Haare nimmt sie und tut das, seine Beine trocknen mit den Haaren. Ja, glaubst du wirklich, wir würden den in den meisten unseren Gottesdiensten lassen? Das stört doch unseren Ablauf. Jesus hat aber das nicht so getan. Die Sünder liebten Jesus. Wir müssen endlich anfangen, Gott zu sehen durch Jesus. Schau dir an, wie Jesus gelebt hat. Schau dir an, wie er gehandelt hat. Ich sage dir, wenn du die Evangelium von diesem Blickwinkel anfängst zu studieren, durchzulesen, zu sehen, du siehst einen Jesus, der dein Herz so ergreifen wird, dass du süchtig wirst nach ihm. Debbie hat zu mir mal gesagt, Liebling, wenn du in der Nacht aufstehst, um pinkeln zu gehen, denk nicht an Jesus, dann könntest du wieder einschlafen. Steh auf, geh pinkeln, geh zurück ins Bett, schlaf weiter. Und weißt du, denke mal, wie oft haben wir versucht, Gott zu erkennen. Und dann haben wir versucht, Bibelstellen zu verstehen, die da drinnen stehen, im Alten Testament, und im Alten Bund und aus irgendwelchen Zusammenhängen. Und die David dann auch halt hineingeschrieben hat. Und ich hatte so lange solche Konflikte. Ich dachte mir, Jesus kommt und sagt, liebe die Feinde. Und David sagt, hau ein die Zähne deiner Feinde. Ja, wer hat jetzt recht? Der eine war doch auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und als ich erkannt habe, dass du kannst das Herz Gottes nicht erkennen, außer du siehst es in Jesus. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie hat Jesus sein Leben gelebt? Wie hat er gewirkt? Wie hat er gehandelt? Was hat er getan? Welche Grundsätze hat er uns gelehrt? Wie hat er uns beigebracht, wie wirklich Leben gelebt gehört? So viele Menschen haben versucht, immer wieder mich zu überzeugen, doch gewisse Dinge nicht zu tun. Und weißt du, was ich immer wieder gesagt habe? Was ich zu den Füßen Jesus gelernt habe, gewöhnt mir keiner ab. Das nimmt mir kein Mensch dieser Welt weg. Was ich bei ihm gesehen habe, was ich von ihm gelernt habe. Er hat es selbst gesagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn mein Joch ist leicht, meine Sanft ist meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Und wenn du wirklich anfängst, mit offenen Augen Jesus zu sehen und jedes Mal Stopp machst und sagst, so ist der Vater, so ist der Vater, so ist der Vater, so ist der Vater. Weißt du, was geschehen wird? Wenn dein Herz das ergreifen wird, dann spielt es keine Rolle mehr, ob du einen guten irdischen Vater gehabt hast oder nicht. Dann ist es völlig egal, ob dein Vater dich misshandelt hat, missbraucht hat, dein Leben zerstört hat, weil du hast in deinem Herzen erkannt, lange bevor ich einen irdischen Vater habe, der nicht vollkommen war, hatte ich bereits einen himmlischen Vater, der mich geliebt hat, der mich angenommen hat, der mich akzeptiert hat, der mich umarmt, der mich nicht verurteilt, der mich niemals, niemals missverstehen wird. Aber so viele von uns haben versucht, den Vater zu erkennen und sind um Jesus herumgegangen. Und das geht nicht. Er ist das einzige Abbild des wahren Gottes. Zeig mir eine einzige Person in Matthäus, Markus, Johannes und Lukas. Eine einzige Person, die zu Jesus kam und Heilung wollte, die Jesus nicht geheilt hat. Zeig mir eine einzige Person. Es gibt sie nicht. Aber die Bibel sagt doch im Matthäus-Evangelium, er konnte in Nazareth nicht viele Wunder tun. Hör zu. Interessant, dass wir immer die eine Bibelstelle finden, die das bestätigt, was wir glauben wollen. In Nazareth, die waren beleidigt ihm gegenüber. Aber die Bibel sagt, auch dort in Nazareth tat er Wunder, die zu ihm kamen. Du findest nicht ein einziges Mal, wo irgendjemand, der zu Jesus kam, der Heilung wollte, der Befreiung wollte, der Errettung wollte, von Jesus abgelehnt worden ist. Selbst zu der Frau, der Heidin, wo er gesagt hat, das Brot gehört nicht die Hunde, nachdem sie gesagt hat, aber die Hunde kriegen auch die Brocken, hat er das Wunder getan. Stell dir mal vor. Jesus hat sogar das Wunder getan, wo er speziell gesagt hat, er wurde gesandt für sein eigenes Volk. Das heißt, du musst anfangen, den Vater nur so zu sehen, wie du ihn in Jesus siehst. Der hat die Prostituierte geliebt, der hat die in Sünde gefallen ist, nicht angeklagt. Schau mal dieses herrliche Geschichte an. Steht auch im Johannesevangelium, ob es nicht im 9. Kapitel steht. Da ist der Mann, der blind geboren ist. Und die Jünger stellen sofort die Frage, Wer ist schuld daran, dass der blind geboren ist? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus hat gesagt, wir müssen jetzt, gut, dass ihr das fragt, meine lieben Jünger, weil wir werden jetzt die Generationsflüche entdecken und die werden wir dann brechen, damit dieser Blinde auch sehend werden kann. Gut, gut, ich bin sehr froh, Petrus, zum Glück habe ich dich dabei. Jetzt wissen wir, wie wir das anpacken. Okay, wer hat gesündigt? Schauen wir mal. Vater, Großmutter, Urgroßmutter, ah, fünfte Generation. Da haben wir das Problem. Okay, wunderbar, Petrus. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, keiner. Moment mal, keiner hat gesündigt, die haben beide gesündigt. Jeder Mensch hat gesündigt. Die Bibel sagt, jeder hat gesündigt. Auf die Frage, wer hat gesündigt, dass er krank ist, sagt Jesus, keiner. Im Grunde genommen hat Jesus Folgendes gesagt, es ist doch piep egal, warum der krank ist. Ich bin gekommen, um ihn zu heilen. Stell dir mal vor, wie viele von uns sitzen im eigenen Gefängnis, weil im Herzen dieser verkorkste Glaube ist, es gibt einen Grund, dass ich krank bin und ich bin selber schuld. Und weil ich selber schuld bin, kann ich die Heilung auch nicht empfangen. Er wird mich nicht heilen. Hör zu, ja, wer ist denn schuld, dass du gesündigt hast? Der Nachbar oder du? Du. Hat Jesus nur die Sünden dessen getragen, der nicht schuld daran ist, dass er gesündigt hat? Stell dir mal vor, Jesus hat alle Krankheit getragen und alle Sünden. Bei der Krankheit sagen wir, ah, da gibt es die Wurzel, ich habe was falsch gemacht. Bei der Sünde sagen wir, alle Sünden. Hat er alle getragen oder nicht alle getragen? So viel Sündigen kannst du gar... Hör zu. Den Satz soll ich besser fertig sprechen. Das ist alles aufgezeichnet. Das geht alles ins Internet. Ey, ey, ey. Ich lasse die Leute selber weiterdenken, was sie denken wollen. Ich liebe es, die Leute freizusetzen. Hör zu. Vor nicht so langer Zeit wurde mir die Frage gestellt von unserem Daniel, mein Mitarbeiter seit vielen Jahren, der bei mir 5 Jahre lang gewohnt hat und ganz Brasilien gereist ist. Der hat gesagt, Reinhard, warum ziehst du gerade nach Teresina um? In einem der 5 ärmsten Bundesstaaten Brasiliens, nur heiß, 40, 45 Grad, im Winter hast du vielleicht mal eine kalte Nacht mit 20 Grad, nur heiß, gefährlich, Armut, in dem Bundesstaat, wo wir hinziehen, ist die größte Kinderprostitutionsrate von ganz Südamerika, allen Ländern Südamerika. Debbie hat ein 15-jähriges Mädchen getroffen, das in der 5. Schwangerschaft war wegen Missbrauch. Und Daniel hat gesagt, du lebst in Sao Paulo. Du lebst in einem schönen Haus. Warum, um Himmels Willen, Teresina? Und ich habe gesagt, weißt du warum? Weil dort, wo die Sünde am größten ist, ist die Gnade übergroß. Ich will dorthin, wo es am schlechtesten ist, wo es am finstersten ist, wo es am schwärzesten ist. Ich will genau dorthin, wo die Sünde am größten ist, weil in diesem Ort, wo die Sünde am größten ist, ist mein Platz als Träger der Gnade Gottes. Und da waren wir dann mit Debbie auch an einem Ort und ich habe gesagt, jeder von euch bekommt ein prophetisches Wort. Und dann habe ich gesagt, Liebling, nach dem Predigen, dann bist du dran. Eins ich kannst du, eins ich kannst du. Und Debbie hat zu mir gesagt, Liebling, das kann ich nicht. Ich kann hier nicht prophetisch dienen. Und ich habe gesagt, aber du musst, ich habe das schon gesagt. Ich habe das den Leuten schon gesagt. Und sie hat gesagt, du mach, ich kann hier nicht. Und ich habe zu ihr gesagt, was heißt, ich kann nicht? Ich erlebe dich jeden Sonntag im Gottesdienst bei Morningstar. Du bist Teil des prophetischen Teams. Du kannst. Sie hat gesagt, ja, dort. Was? Die hat zu mir gesagt, ja, aber dort in Moravian Falls ist ein offener Himmel. Das haben die dort so gelehrt. Ich habe mir gedacht, jetzt muss ich meiner eigenen Frau noch die richtige Theologie beibringen. Ich hatte nicht Zeit dazu, das war alles so kurz, bevor ich schon beim Dienen war. Und ich habe ihr in die Augen geschaut und ich habe gesagt, es ist mir egal, ob der Himmel offen oder zu ist. Wenn er in deinem Verständnis zu ist, dann gehst rauf, reißt ihn auf, holst die Worte und gibst sie jetzt weiter. Mhm, ja, sie ist doch glücklich verheiratet. Hat sie dann auch getan. Sie hat den, Herr, den Menschen wunderbar gedient. Denk mal, wie viele von uns haben Dinge erlebt, weil wir sie geglaubt haben. Und dann haben wir Doktrinen aufgebaut auf das Erlebte, das ja beweist, dass das, was wir sagen, richtig ist. Der einzige Beweis ist das, was die Bibel sagt. Wir dürfen keinen anderen Beweis zulassen. Ich habe mich in meinem Herzen entschieden, wenn es die Bibel klipp und klar sagt, also nicht irgendein Vers aus dem Zusammenhang, wenn es die Lehre des Wortes Gottes ist, wenn Jesus dafür bezahlt hat und er mich zu etwas gemacht hat und er mir etwas gegeben hat, dann werde ich keine andere Wahrheit als Wahrheit akzeptieren. Und wenn die Umstände anders sind, dann habe ich persönlich, Reinhard, gar kein Problem. Ich habe kein Problem, zu Leuten zu sagen, weißt du, warum ich es nicht erlebe? Ja, weil ich es noch nicht glaube. Aber mach dir keinen Stress, ich werde es schon glauben. Ich werde es schon glauben. Der Grund, warum ich das nicht erlebe, was mir gehört, ist, weil ich es nicht glaube. Ich habe dir gesagt, hör zu, sollte irgendwann einmal das eintreffen, was ich weder glaube noch erwarte, aber sollte es eintreffen, dass ich an einer Krankheit stirbe, dann sagt der ganzen Welt, Gott hat nichts damit zu tun. Er ist an seinem eigenen Unglauben gestorben. Schieb Gott die Schuld nicht in die Schuhe für meinen Unglauben. Aber so viel haben wir das getan, weil wir haben ja Gott gar nicht verstanden, weil wir versucht haben, einen Gott zu erkennen, der entfernt ist, der Distanz ist, der weit weg ist, anstatt ihn in Jesus zu sehen. Nur in Jesus. So wie er gewandelt ist, so wie er geliebt hat, so wie er umarmt hat, so wie er die Kinder zu sich genommen hat, so wie er die Hure angenommen hat, so wie er die Ehebrecherin nicht verurteilt hat, so wie er sich keine Gedanken gemacht hat, warum der krank ist oder nicht, sondern gesagt hat, hey, ich bin gekommen, um gesund zu machen. Egal, warum der krank ist. Wenn du das Leben Jesus mal durchschaust, dann wirst du sehen, dass Jesus nur aus zwei Gründen oder mit zwei Gruppen von Menschen sauer war. Mit den kleingläubigen und ungläubigen Jüngern und mit den Pharisäern. Zeig mir eine Begebenheit, wo Jesus mit dem Sünder sauer war. Zeig mir eine Gelegenheit. Jesus hat mit dem Sünder nie Probleme gehabt. Er kam ja, um den Sünder zu retten. Jesus hat ständig zwei Dinge konfrontiert. Den Unglauben in seiner Jünger, die hätten glauben sollen, und das Pharisäertum in den Pharisäern, die gesagt haben, mach das, aber wir leben es nicht. Dieses heuchlerische Leben. Und wenn wir mal erkennen, dass diese zwei Dinge Gott nicht wohlgefallen, sagt uns die Bibel nicht, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen? Was haben wir uns alle angestrengt, um ihm wohl zu gefallen? Gottesdienst geht und noch einen Gottesdienst gehen und den Zehnten haben wir jetzt zu 11% gemacht, weil jetzt ähnlich werden wir ihm wohlgefallen und dann vielleicht noch ein bisschen extra nach einem Fasten dazulegen und noch eine Gebetsnacht, die ja halb eh schon mein Herzen war, mir ganz woanders, aber doch halt noch was. Was haben wir alles getan, um uns das Wohlgefallen Gottes zu erlangen? Und alles, was nicht das Glauben ist, bringt ihm kein Wohlgefallen. Das einfache Vertrauen, er ist gut, er hat alles bezahlt, er hat alles getan, er hat einen herrlichen neuen Bund geschaffen, ich kann ruhen in ihm. Dieses simple, kindliche, einfache Vertrauen bereitet dem Vater so viel Wohlgefallen. Gehen wir zurück zum Hebräer 1, Vers 3. Also Jesus ist der Einzige, wo du den Vater wirklich kennenlernst. Darum, meine lieben Freunde, fangt an, ich möchte euch wirklich ermutigen, fangt an, die Evangelien neu durchzulesen. Schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Mach dir weniger Stress um Dinge, die du nicht verstehst. Schau, wie er gelebt hat. Hör zu, viele Menschen, die kennen mich, viele von euch haben aufgesagt, ihr kennt mich nur vom YouTube, also kennt ihr mich nicht wirklich. Immer wieder begegne ich Menschen, die wollen mich mal wirklich kennenlernen. Und als der Herr mich berufen hat zu predigen, war ich 8 Jahre alt, das war ganz klar, hat zu mir damals gesprochen, ich war 8 Jahre alt, ich kann mich heute noch erinnern. Und dann, als ich 16 Jahre alt war, habe ich begonnen zu predigen. Und damals habe ich dem Herrn ein Versprechen gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich will nicht Wasser predigen und Wein saufen. Ich will nicht was predigen, was ich nicht lebe, oder zumindest meine ganze Energie hineingebe, um das auch wirklich zu leben. Und so viele Menschen über die Jahre hinweg, die haben gesagt, Rainer, deine Predigen haben mich total verändert, aber zu sehen, wie du dein Leben lebst, das hat mich noch mehr verändert. Und den Fehler haben wir oft auch gemacht. Wir haben oft Jesus missverstanden, weil wir nicht genügend geschaut haben, wie hat er sein Leben gelebt? Wie hat Jesus Versorgung herbeigezaubert im Johannes Kapitel 6? Hey Thomas, viele Leute, woher sollen wir was zum Essen nehmen? Und die Bibel sagt, er wusste genau, was er tun wollte. Er sagt es, um Thomas zu prüfen. Hey Thomas, 5000 Männer und Frauen und Kinder auch noch. Was macht man jetzt? Und er wusste aber schon, was er tat. Und Thomas sagte, naja, mit dem bisschen Geld, das wir haben, das reicht nicht für so viele Jünger, für so viele Menschen. Aber weißt was, da gibt es 2 Fische und 5 Brote. Ich meine, naja, 5000. Schau mal, was hat er getan? Was hat Jesus getan, um Versorgung vom Himmel auf diese Erde zu bringen? Jungs, ab in die Arbeit. Komm. Gemma. Gott liebt die Arbeiter, die Rackerer. Er hat gedankt. Er schaute zum Himmel auf, dankte und handelte. Er tat im Grunde genommen nur 2 Dinge, danken und handeln. Mehr hat er nicht getan. Was wäre, wenn du anfangen würdest zu glauben, dass der Vater so unwahrscheinlich gütig, riesengroß, freundlich und freudig ist, dass er nur darauf wartet, dass du dankst und handelst und dann ist das Geld am Konto? Hör zu, ich habe mal einen Engel bei mir reinkommen gehabt, der den ganzen Stapel Geldschein auf den Tisch gelegt hat, gelächelt ist wieder gegangen, hat meine Rechnungen bezahlt mit dem Geld. Die Wahrheit ist, wir glauben nicht, dass Gott so gut ist. Wir glauben nicht, dass er der beste Versorger der Welt ist. Wir glauben nicht, dass er so vollkommen ist. Wir glauben immer noch, dass er uns doch ein bisschen kritisch anschaut und verurteilt, weil wir noch nicht auf dem Level sind, da er uns haben will. Und du kannst den wahren Gott nicht erkennen, außer du lernst ihn durch Jesus kennen. Und das versucht der Hebräerbrief uns ja klar zu machen. Ihr schaut auf das, ihr schaut auf jenes, ihr schaut auf diese Bibelstelle, ihr schaut auf diese Schriftstelle, ihr schaut auf den Berg Sinai, ihr schaut auf das und auf jenes. Schaut doch auf ihn. Er ist der Einzige, von dem gesagt wird, er ist der Anfang und Vollender meines Glaubens. Und je mehr wir lernen, auf ihn zu schauen und ihn zu kennenlernen durch das, was er getan hat und wie er gelebt hat im Evangelium, desto mehr wird unser Herz ergriffen werden. Denken mal, schau mal, wie Jesus mit Geld umgegangen ist, wie unweise das doch war vom Verständnis der Menschen. Der brauchte ja die Finanzen für seinen Dienst. Stell dir vor, ich komme alleine hierher. Ein Flugticket, ein bisschen Sprit und das war's. Essen kriege ich auch. Aber wenn Jesus gekommen ist, die sind immer mindestens 13 Mann hoch gewesen. Die mussten ja auch versorgt werden. Frauen waren in der Regel auch noch dabei. Das heißt, Jesus hatte, und die mussten alle ihren Job aufgeben, Jesus hatte auf jeden Fall 12 vollzeitige Mitarbeiter, die unterstützt werden müssen. 12 vollzeitliche Mitarbeiter, die unterstützt werden müssen. Und wie hat Jesus reagiert, wenn er Versorgung brauchte? Hört auf, euch zu stressen. Danke und jetzt gebt. Ich sagte, wenn wir im Herzen ergreifen, wie genial Gott ist, würden wir viel mehr Danke sagen und viel mehr handeln. Viel mehr. Wenn wir lernen würden, Danke zu sagen und handeln nach dem, wie er in seiner Natur gut ist, wir würden unwahrscheinlich viel Dinge in unserem Leben erleben. Also lern ihn kennen, wie er ist, wie er handelt, wie er agiert, wie er liebt, wie er Versorgung herbeibringt, wie er dem Sünder gegenübersteht. Wie er den glimmenden Docht nicht auslöscht, wie er die eigenen Jünger widersteht, weil sie sagen, Kinder nicht, lass den Meister doch in Ruhe. Wie in Johannes Kapitel 4 mit einer Frau sitzt, mit der hätte gar nicht reden dürfen. Als Jude hätte er gar nicht reden dürfen mit der Frau am Brunnen. Das war ihm gar nicht erlaubt. Und er sitzt mit dieser Frau am Brunnen als Jude. Und er bringt sie dann zum Vater. Und die Jünger kommen zurück und sagen, iss, iss, iss. Und er sagt, tut mir leid, ich habe keinen Hunger mehr, nein. Wer hat dir zu essen gegeben? Ah, ich habe eine andere Speise, den Willen meines Vaters zu tun. Was war der Wille des Vaters? Einer ausgestoßenen, abgestoßenen, verachteten Frau Liebe zu geben. Das war der Wille des Vaters in diesem Zusammenhang. Und wir müssen aufhören, mit einer Theologie im Herzen wahrzunehmen und zu ergreifen, dass Gott nicht so ist, wie Jesus es uns gezeigt hat, vorgelebt hat. Der ständig da war als Magnet für alle, die abgestoßen und abgelehnt waren. Ich habe vor kurzem zu einigen meiner Mitarbeitern gesagt, es ist ein bisschen traurig, dass eigentlich in fast den meisten Gemeinden dieser Welt haben wir eine Leiterschaftsstruktur, die haben wir entweder vom alten Bund hergenommen oder von der Welt. Beides ist falsch. Beides ist falsch. Ich wehre mich dagegen seit Jahrzehnten. Denk mal, diese Leiterschaftsstrukturen, David und seine Helden. Jeder Christ ist Held. Und den Gesalbten des Herrn nicht anruhen. Weißt du, dass das völlig verzerrt ist? Ich werde euch jetzt nicht sagen, was das bedeutet. Schaut euch mal selber an, ganz genau, was der Kontext ist. Es spricht nicht davon, von dem Mann Gottes, der oben steht, dass der Gesalbte ist. Spricht es nicht davon. Schaut es mal an. Ich habe vor kurzem einen Prediger gehört, der ist in Sünde. Eigentlich mag ich das Wort nicht Sünde gefallen, weil man fällt nicht in Sünde. Man begeht Sünde oder man begeht sie nicht. Aber wir sagen also, der ist in Sünde gefallen, als ob er Opfer wäre der Sünde. Aber dieser Mann, ein sehr bekannter Prediger von einer großen Gemeinde auf der Welt, der hat halt gesündigt und wurde abgesetzt. Und die Rest der Gemeindeleiterschaft hat sich entschieden, der Mann kann hier nicht mehr im Dienst sein. Und dann hat er eine Predigt gepredigt, wo er gesagt hat, die tasten an dem Gesalbten des Herrn. Die werden das schon noch sehen, dass sie das nicht können. Und ich dachte mir, um Himmels Willen, wie weit sind wir Christen gekommen? Anstatt zu sagen, oh Gott, ich habe es vermasselt. Ich verlasse mich auf deine Gnade, auf deine Barmherzigkeit, auf deine Güte. Und denke mal, wie hat Jesus uns Leiterschaft vorgelebt? Jemand hat mir letzte Woche ein kleines Grafik geschickt und da stand Folgendes drinnen. Ich habe mich selbst gefragt, was würde ich tun, wenn heute der letzte Tag meines Lebens auf dieser Erde angekommen ist. Hast du da auch Krieg, Peter? Nicht. Eine wunderschöne Grafik. Da steht drauf, ich habe mir die Frage gestellt, was würde ich tun, wenn heute der letzte Tag meines Lebens auf dieser Erde sein würde. Und dann habe ich auf Jesus geschaut. Der hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Jesus hat sich, bevor er zum Vater gegangen ist, nicht erhoben über die Jünger. Hey, wisst ihr, wer ich bin, okay? Jesus hat sich gedemütigt, hat sich gebeugt. Er hat sich niedergebückt. Und das ist der Vater. Der Vater beugt sich zu dir. Der Vater bückt sich nieder zu dir. Der Vater ist hier. Der will dir dienen. Der will dich lieben. Der will dich überschütten mit allem, was er in Jesus Christus für dich bereit hat. Hör zu, niemand in der Welt erlebt das, was Gott für ihn hat. Wir erleben nur das, was wir im Herzen und im Glauben ergreifen, was Gott für uns hat. Ich sage euch einen Satz und ich hoffe, das könnt ihr im Herzen ergreifen. Gott steht nicht in Beziehung mit dir, auf Basis seiner Liebe zu dir. Ich sage es noch einmal. die Basis der Beziehung Gottes mit dir ist nicht seine Liebe. Das ist nicht die Basis der Beziehung Gottes mit Menschen. Wenn die Basis der Beziehung Gottes mit Menschen seine Liebe wäre, dann würde jeder Mensch in den Himmel kommen. Dann gäbe es keinen einzigen Menschen, der in die Hölle gehen würde. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das Motiv ist die Liebe, Basis ist der Glaube. Ich sage es noch einmal. Das Motiv Gottes seiner Beziehung mit dir ist seine vollkommene, perfekte Liebe. Aber die Basis ist der Glaube. Nur wenn du in deinem Herzen im Glauben ergreifst, was er dir alles in seiner Liebe gegeben hat, wirst du es auch erleben. Und weißt du, warum das so ist? Das Kostbarste, ja, auch so natürlich Jesus, das ist völlig klar. Ich rede jetzt von irdischer Sicht, so wie Paulus es auch immer wieder getan hat. Das kostbarste Gut, das Gott dir geschenkt hat, ist, weißt du was? Deinen freien Willen. Du hast nichts Kostbareres als deinen freien Willen. Das ist das kostbarste Geschenk, aber das ist auch das Geschenk, was wir am wenigsten mögen. Ich sage es noch einmal. Es ist das kostbarste Geschenk, aber es ist auch das Geschenk, das wir am wenigsten mögen. Wir mögen es nur, wenn die anderen uns manipulieren und kontrollieren. Dann sagen wir, ich mag nicht manipuliert und kontrolliert werden. Aber wenn wir Mist bauen, dann mögen wir das Geschenk nicht, denn dann sind wir lieber Opfer. Der Teufel, Gott, mein Nachbar, meine Frau, mein Mann, die Vergangenheit, der Vater, der Missbrauch, alle sind plötzlich schuld. Anstatt einzuerkennen, Gott hat mir einen freien Willen gegeben und mit diesem Willen entscheide ich mich, was ich tue, was ich nicht tue, was ich glaube, was ich nicht glaube, was ich anerkenne, was ich nicht anerkenne, was ich vom Wort Gottes als Wahrheit akzeptiere, was ich nicht akzeptiere. Dieses kostbare Geschenk hat Gott mir gegeben und nimmt er mir auch nicht. Stell dir vor, Gott hat zu Adam klipp und klar gesagt, alles hier ist mal umsonst. Genieß. Iss. Und den greift bitte nicht an. Als der Teufel zu Eva kam, warum hat Gott nicht einen Gegenpol geschickt? Warum hat Gott nicht gesagt, Michael, geh runter. Schau, was der Teufel gerade mit meinem Adam macht. Michael, wenn der Teufel ins eine Ohr redet, geh runter und rede ins zweite Ohr. Warum hat Gott das nicht getan? Warum hat Gott gar nichts gemacht? Weil Gott sich entschieden hat, er hat dem Menschen den freien Willen gegeben, er darf sich frei entscheiden, Gott zu lieben oder nicht zu lieben, Gott zu gehorchen oder nicht zu gehorchen, Gott nachzufolgen oder nicht nachzufolgen, Gott zu glauben oder nicht zu glauben, Gott zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Gott hat dir dieses kostbare Geschenk gegeben. Daher ist wichtig, dass wir verstehen, das Motiv seiner Beziehung zu mir ist seine unendliche Liebe, die er für mich hat. Aber die Basis ist immer der Glaube. Wenn du die ganze Bibel hindurch studierst, du wirst sehen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Du wirst sehen, er glaubte und Gott rechnete ihm als Gerechtigkeit zu. Du wirst die ganze Bibel hindurch sehen, das, was Menschen mit Gott erleben, ist nicht das, was Gott für sie haben möchte unbedingt, sondern ist das, was die Menschen geglaubt haben, dass Gott für sie hat. Und hier ist ja der wichtige Punkt, nämlich, wenn wir glauben, dass Gott das Falsche für uns hat, dann werden wir auch das Falsche erleben. Wenn wir glauben, dass... Sorry. Als ich rüberflog von hier rüben hierher, Daniel war ja da dabei und ich habe zu Daniel eben gesagt, Daniel Lou ist zu ihm weg. Die hat gekündigt, die ist weg, die haut ab. Und Daniel hat zu mir gesagt, das wird eine gewaltige Konferenz in Europa bei so einem Widerstand des Teufels. Und hat dann laut gelacht, weil wir lachen, weil vor Jahren hat Daniel diese Theologie auch geglaubt. Ah, da wird der Herr viel tun, jetzt kommt der Teufel, jetzt bereite dich ruhig mal vor. Jetzt macht ihr dir dein Auto kaputt, dann nimmt ihr das Geld weg. Wenn ich denke, um Himmels Willen, denke mal, wenn ich denke, wie wir den Teufel beschuldigt haben, wenn wir als Ehepaar gestritten haben. Liebling, das ist der Feind. Das ist nicht der Feind, das ist der Ehemann, der seine Ehefrau nicht gut behandelt. der Teufel will unsere Ehe zerstören. Hör zu, wenn der Teufel die Ehe zerstören könnte, würde es keine einzige Ehe mehr geben, die funktioniert. Glaubst du nicht, dass er schon alle Ehen dieser Welt zerstört hätte? Logisch. Logisch. Wir entscheiden uns, wem wir gehorchen. Wir entscheiden uns, was wir glauben. Wir entscheiden uns, wem wir nachfolgen. Und von dem her ist es so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Gott nicht durch Jesus Christus sehen, dann werden wir ständig Dinge glauben, die gar nicht von seinem Herzen kommen und dann diese Dinge auch erleben. Und als mir plötzlich klar wurde, dass eigentlich leben wir in der Welt, die wir uns selbst geschaffen haben. Ein paar sagen, ein paar andere sagen, ouch. Ein paar andere sagen, jetzt bin ich verantwortlich. Die anderen sagen wieder, was, jetzt muss ich was ändern? Ich bin eigentlich hierher gekommen, dass du mich streichelst und mich kuschelst und mich knuddelst und mir sagst, wie lieb ich bin und wie nett ich bin und wie toll ich bin. Ja, in Christus bist du es eh. Aber wenn du halt nicht in Christus wandelst, dann bist du es halt nicht. Und denk einmal, wir schöpfen, wir kreieren, als Co-Schöpfer Gottes kreieren wir die Welt, in der wir heute leben. Wenn du glaubst, dass Gott verantwortlich ist für die Welt, in der du heute lebst, was du als dein tägliches Erleben lebst, dann muss ich sagen, dann, wenn ich das glauben würde, ich denke, ich bin nicht sicher, ob ich mich nicht schon abgewendet hätte vom Christentum. Und ich sage das ganz im Ernst. Wenn ich nur im Ansatz glauben möchte, wenn ich im Ansatz glauben würde, dass Gott irgendetwas damit zu tun haben könnte, dass ein Baby vergewaltigt wird, dann hätte ich mich vom Christentum abgewendet. Gott hat nichts zu tun mit irgendeinem Chaos dieser Welt. Schuld sind in Wirklichkeit Menschen wie du und ich, die das nicht geändert haben. Jesus war das Licht der Welt. Er ging zum Vater. Wer ist jetzt das Licht der Welt? Wer? Wer ist schuld, wenn es finster ist? Mein lieber Freund, du erlebst so viel vom vollbrachten Werk des Kreuzes, nicht wie viel das Werk vollbracht hat, sondern wie viel du in deinem Herzen ergriffen hast. Und als mir dieser Knopf aufging, habe ich gesagt, den Rest meines Lebens werde ich dem nachjagen, mehr und mehr und mehr und mehr zu ergreifen. Ich weiß nicht, ob ich euch diesen Satz auf Deutsch sagen kann. Meine Kommunikation mit dem Herrn ist ja auf Englisch oder Portugiesisch, Deutsch eigentlich nicht mehr, da ich ja auch 19 Jahre nicht mehr in Österreich lebe. Aber vor kurzem wurde ich wach und dieser Satz kam einfach immer wieder aus mir heraus. Herr, ich schulde es nicht den Kindern Brasiliens, sie zu retten. Ich schulde es dir. Ich schulde es dir. Ich schulde es dir. Weißt du, ich habe früher die Not gesehen und ich dachte mir, die armen Kinder, ich schulde es den Kindern. Und plötzlich wurde mir bewusst, den Kindern schulde ich gar nichts. Die Kinder haben nie was gemacht für mich, denen schulde ich nichts. Nichts schulde ich den armen Kindern in Brasilien. Jesus hat bezahlt mit seinem eigenen Leben. Jesus hat gelitten. Jesus hat sein Leben niedergelegt. Jesus hat alles gegeben, damit die Welt nicht in der Finsternis leben muss. Ich schulde es meinem Jesus. Möge das Lamm den Lohn empfangen, wofür es wahrhaftig gestorben ist. Mein lieber Freund, du wirst in deinem Leben niemals so viel erleben, wie Gott für dich durch Jesus Christus getan hat. Wenn das so wäre, dann hätte Gott Roboter geschaffen, denen er einfach alles überstülpen wollte und sagen, jetzt zwinge ich dich dazu, dass du das auch erlebst. Er hat einen Tisch bereitet und jetzt wirst du so viel von dem erleben, wofür er bezahlt hat, wie du es anerkennst, im Herzen wahrnimmst, entschieden bist, das zu glauben und dann danach zu handeln. Im Grunde genommen hat jeder von uns so viel, wie er haben will. Im Grunde genommen hat jeder von uns so viel, wie er haben will. Ich habe mir einmal gedacht, um Himmels Willen, sowas kannst du ja nicht sagen. Denn wer will diese schlechten Umstände, in denen er lebt? Nur die Tatsache ist, wir wollen zwar die schlechten Umstände nicht, aber wir haben auch nichts getan, um es zu ändern, obwohl es so einfach wäre, das zu glauben, was er gesagt hat. So einfach. So einfach. So einfach. Wisst ihr, was einer der Durchbrüche im Leben von Clayton war? Wenn ihr wüsstet, wie viele Leute mich angeklagt haben, weil ich so ein harter Papa bin. Wenn ihr wüsstet, ein bisschen mehr Mitgefühl, der war doch ein Straßenkind. Ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Verständnis. Der hat doch im Waisenhaus gelebt. Ein bisschen mehr Mitleid reinhalten. Ich habe Clayton von Anfang an weiß gemacht. Ich habe ihm klipp und klar gemacht. Mein Sohn, du hast niemals in deinem Leben einen Grund zu zweifeln, wie sehr ich dich liebe. Ich habe zu ihm gesagt, Clayton, setz dich her hier. Wie viele Kinder waren im Waisenhaus? Ja, 54. Und ich habe gesagt, jedes Mal, wenn ich bei der Tür hineingegangen bin, wie viele dieser Kinder wollten mich als Papa haben? Er hat gesagt, alle. Und ich habe gesagt, und wem habe ich ausgesucht? Wem habe ich ausgesucht? Dich. Du hast nie in deinem Leben einen Grund zu zweifeln, wie sehr ich dich liebe. Aber Opfer bist du nicht. Ich habe Clayton niemals gestattet, Opfer zu sein. Niemals. Niemals. Ich habe gesagt, du kannst Mist machen, wie viel du willst, ich werde dich bedingungslos lieben, aber du bist verantwortlich für die Entscheidungen, die du triffst. Der Junge ist in 3 Jahren gereift von einem unverantwortlichen, chaotischen Teenager zu einem erwachsenen Mann, der alle nur so erstaunt. Er sagte zu mir, Papa, kann ich, am letzten Sonntag war ich weg auch irgendwo, ich bin immer weg, manchmal bin ich zu Hause. Aber letztes Mal hat Clayton gesagt, Papa, darf ich am Sonntag mir die Haare schneiden gehen? Ich habe gesagt, natürlich darfst du das. Okay, Papa, darf ich das Geld haben? Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Du arbeitest. Ja, aber Papa, du hast mir immer den Haareschnitt gezahlt. Habe ich. Aber jetzt arbeitest du. Jetzt nimmst du das Geld, das du verdienst, rufst du den Uber, fährst du damit zum Friseur, machst den Haareschnitt, bezahlst den Haareschnitt, dann kommst du wieder brav nach Hause. Weißt du, was er gesagt hat? Papa, ich bin so dankbar, dass du mich zur Eigenverantwortung erziehst. Wir haben und erleben nicht das, wofür Jesus bezahlt hat. Wir erleben das, was wir anerkennen, ergreifen, glauben, nichts loslassen von dem, was er getan hat. So viel hast du. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Appetit.